Also mein Thema ist Feminismus, Ökonomie, Care und Arbeit. Also wobei auf Care da so ein ganz der Schwerpunkt liegt, weil Care eben jetzt auch in der letzten Zeit natürlich irgendwie vermehrt behandelt worden ist. Und ja, und was jetzt meinen Vortrag angeht, da geht es mir tatsächlich darum, werde ich jetzt gleich noch einmal sagen. Also das Geschlechterverhältnis aus dieser Nebenwiderspruchsfalle rauszuholen. Und da setze ich mich dann auch mit vier Ansätzen, feministischen Ansätzen auseinander, wo man dann allerdings auch sieht, dass der Feminismus schon auch selber so Tendenzen hat, das in so eine Nebenwiderspruchsecke zu stellen. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Nach einer langen Phase des Dekonstruktivismus, der vor allem in den 1990ern die feministische Theoriebildung dominierte, hat seit dem Krisenschub in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre feministische Ökonomiekritik wieder an Fahrt gewonnen. Dabei stehen private und professionell erbrachte Care-Tätigkeiten heute wieder im Zentrum. In dem Vortrag werden einige dieser Care-Konzepte kritisiert. Es wird dafür plädiert, die Abspaltung des Weiblichen vom Wert, Mehrwert, als dem prozessierenden Widerspruch vorausgesetzten und mit ihm dialektisch verschränkten Basiszusammenhang zu betrachten, der schließlich zum Verfall des kapitalistisch-patriarchalen Systems führt. Das heißt, die Abspaltung kann einerseits nicht als vom Wert Mehrwert abgeleiteter Nebenwiderspruch abgetan werden, wie es orthodoxe Marxistinnen und Wertkritikerinnen gerne hätten. Andererseits kann Care aber auch kein Ausgangspunkt für Utopien sein. Ich sage jetzt also zunächst mal, was ich überhaupt als was ich unter Wertabspaltung verstehe. Ich gehe davon aus, dass nicht bloß der Wert als automatisches Subjekt totalitätskonstituierend ist, sondern es muss gleichermaßen dem Umstand Rechnung getragen werden, dass im Kapitalismus auch Reproduktionstätigkeiten anfallen, die vor allem von Frauen getragen werden. Dabei meint Wertabspaltung, dass im Kern als weiblich bestimmte Reproduktionstätigkeiten, aber auch damit verbundene Gefühle, Eigenschaften, Haltungen, Emotionalität, Sinnlichkeit, Fürsorgetätigkeit und Ähnliches eben vom Wert Mehrwert abgespalten sind. Die weiblichen Reproduktionstätigkeiten im Kapitalismus haben so einen anderen Charakter als die abstrakte Arbeit. Deshalb können sie auch nicht umstandslos unter diesem Begriff subsumiert werden. Es handelt sich um eine Seite der kapitalistischen Gesellschaft, die durch das marxische Begriffsinstrumentarium nicht erfasst werden kann. Diese Seite ist mit dem Wert Mehrwert zusammengesetzt, gehört notwendig zu ihm. Andererseits befindet sie sich jedoch außerhalb davon und ist deswegen seine Voraussetzung. Mehrwert und Abspaltung stehen so in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Das eine kann nicht aus dem anderen abgeleitet werden, sondern beide gehen auseinander hervor. Insofern kann die Wertabspaltung auch als Metalogik begriffen werden, die die wahnförmigen Binnenkategorien übergreift. Die Kategorien der politischen Ökonomie reichen jedoch auch nicht, auch noch in anderer Hinsicht nicht aus. Die Wertabspaltung muss auch als ein spezifisches soziopsychisches Verhältnis gefasst werden. Bestimmte minder bewertete Eigenschaften, eben Sinnlichkeit, Emotionalität, Charakterschwäche und so weiter, werden der Frau zugeschrieben und vom männlichen Subjekt abgespalten. Derartige geschlechtsspezifische Zuschreibungen charakterisieren wesentlich die symbolische Ordnung, des kapitalistischen Patriarchats. Es gilt somit beim kapitalistischen Geschlechterverhältnis über das Moment der materiellen Reproduktion hinaus sowohl die sozialpsychologische als auch die kulturell-symbolische Dimension zu berücksichtigen. Gerade auf diesen Ebenen erweist sich das kapitalistische Patriarchat als gesellschaftliches Ganzes. Die fundamentale Wertkritik geht mit Marx nun davon aus, dass ein Widerspruch von Stoff, Waren und Form, Wert, krisentheoretisch betrachtet, letztlich das Gesetz ist, das zu Reproduktionskrisen und zum Verfall, Zusammenbruch des Kapitalismus führt. Schematisch ausgedrückt wird die Wertmasse pro einzelnen Produkt immer kleiner. Die Folge ist ein Produktenreichtum, wobei die Wertmasse gesamtgesellschaftlich schmilzt. Also das heißt, es muss immer weniger Arbeitskraft aufgewendet werden, um eine große Menge von Produkten, Waren zu produzieren. Entscheidend ist hierbei die Produktivkraftentwicklung, die wiederum eng mit der Ausbildung und Anwendung der Naturwissenschaft zusammenhängt, im Kontext des kapitalistischen Gesamtzusammenhangs. Mit der mikroelektronischen Revolution wird, im Gegensatz zum Zeitalter des Fordismus, in dem die relative Mehrwertproduktion durch den zusätzlichen Bedarf an Arbeitskräften zur Mehrwertgewinnung kompensiert wurde, nun wird zunehmend die abstrakte Arbeit obsolet. Es kommt zu einer Entwertung des Werts und einem Zusammenbruch des Wertverhältnisses, wobei Robert Kurz bereits 1986 geschrieben hat, dass man sich, Zitat, den Zusammenbruch nicht als einmaligen Akt vorstellen darf, obwohl plötzliche Einbrüche und Zusammenbrüche, zum Beispiel Bankenkrachs, Massenpleiten etc., durchaus Bestandteile dieses sein werden, sondern als einen historischen Prozess, eine ganze Epoche von vielleicht mehreren Jahrzehnten, in denen die kapitalistische Weltökonomie aus dem Strudel von Krise und Entwertungsprozessen, anschwellender Massenarbeitslosigkeit nicht herauskommen kann. Also wer sich da vielleicht etwas auskennt, so mit Wertkritik und Zusammenbruchstheorie, so im Zusammenhang, wie sie der Robert Kurz eben ausgearbeitet hat, vor allem, da besteht ja oft das Vorurteil irgendwie, dass der nun irgendwie so sich so einen Kollaps vorstellt, irgendwie so hauruck, auf einmal fällt das ganze Kartenhaus zusammen und dann ist von heute auf morgen der Kapitalismus putt, sozusagen. Und so ist es nicht, der hat es also von Anfang an als historischen Prozess gesehen und ich habe das jetzt auch extra zitiert aus einem Aufsatz von 1986. Heute ist längst deutlich geworden, dass nicht nur die eben durch diesen Prozess vermittelte Verunmöglichung der Erzielung von Rendite durch Mehrwertgewinnung zu einem Ausweichen auf die Spekulationsebene geführt hat, sondern die damit darin gipfelnde Dynamik tatsächlich zum Verfall des Kapitalismus führt. Also man muss dazu halt auch sagen, was diese ganzen Diskurse, diese Marx-Kurse und wir halt so weiter geführt waren, ist, also zu einer Flut von Veröffentlichungen geführt hat, die eben so dieses Ende des Kapitalismus oftmals schon im Titel also irgendwie drin haben. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, das neue Buch vom David Harvey oder auch so diese Discussions da, um den Paul Mason und derlei Dinge. Also heutzutage irgendwie kommt es irgendwie auch so marxistischen Etablierten, also locker über die Lippen, das mit dem Ende des Kapitalismus, auch wenn das häufig so ist, dass dann letztendlich ja doch sozialdemokratische Programme oder keynesianische Programme oder auch so Konzepte einer solidarischen Ökonomie und was es da nicht alles so gibt. Also alte Lösungsmöglichkeiten dann irgendwo so in neuer Form so als Lösung kredenzt werden. Gut, entscheidend ist nun jedoch diese Struktur und Dynamik hinsichtlich der Wertabspaltungskritik zu modifizieren. Die Abspaltung ist nicht, wie es erscheinen könnte, eine statische Größe, während die Wertlogik das dynamische Moment darstellt, sondern sie ist in dialektischer Verwobenheit dieser zugleich vorgelagert und ermöglicht diesen prozessierenden Widerspruch erst, weshalb auch von einer prozessierenden Wertabspaltungslogik ausgegangen werden muss. Die Abspaltung ist so an der Eliminierung lebendiger Arbeit zutiefst beteiligt. Dabei verändert sie sich in diesem Prozess auch selbst. Gerade in den Naturwissenschaften, deren Anwendung im Produktionsprozess die Produktivkraftentwicklung im kapitalistischen Patriarchat erst ausmacht, aber auch der Herausbildung der Arbeitswissenschaft, bei der die optimale Steigerung der Effizienz und rationellen Organisation des Produktionsprozesses geht, also es darum geht, Stichwort Taylorismus, war eine Abspaltung des weiblichen und entsprechender Frauenbilder geradezu die stumme soziopsychische Voraussetzung ihrer Existenz, die auch auf der symbolisch-kulturellen Ebene ihren Ausdruck findet. Frauen sind weniger rational, schlechter in Mathematik und in Naturwissenschaften als Männer und Ähnliches. Aber nicht nur in naturwissenschaftlichen, philosophischen, theologischen und so weiter Diskursen. Seit der Neuzeit zeigt sich eine Abspaltung des Weiblichen. Vielmehr realisierte und materialisierte sich diese Zuordnung in der fordistischen Phase selbst durch eine Abspaltung des Weiblichen bedingt, indem nun der Mann zum Familienernährer und die Frau zur Hausfrau in der durchgesetzten Kleinfamilie zumindest dem Ideal nach wurden. Je mehr sich die Geschlechterverhältnisse versachlichten, desto mehr griff eine hierarchische Geschlechterdichotomie real. Voraussetzung der Produktivkraftentwicklung, die das kapitalistische Patriarchat mit seinem prozessierenden Widerspruch erst begründet und als solches dessen Entwicklung selbst hervorbringt, als entscheidende Bedingung für die Produktion von relativem Mehrwert und dass die Schere zwischen stofflichem Reichtum und Wertform schließlich immer mehr aufgeht, ist eine solcher Art bestimmte Abspaltung des Weiblichen. Versachlichung und die Herausbildung hierarchischer Geschlechterverhältnisse bedingen sich historisch-prozessual gesehen so und sind gerade kein Gegensatz. Eine solche Art bestimmte Abspaltung des Weiblichen als Voraussetzung der Produktivkraftentwicklung führte nun schlussendlich zur mikroelektronischen Revolution, die nicht nur die abstrakte Arbeit, sondern auch klassisch moderne Geschlechtsmuster und die Hausfrau ad absurdum führte. Mittlerweile wird ja dann auch ganz viel von Industrie 4.0 gesprochen. Also da gibt es dann also innerhalb dieser technologischen, dieser Produktivkraftentwicklung jetzt immanent sogar noch einmal so einen Sprung, in dem dann halt eben so diese Vernetzung von Mensch, Maschine, Computer und so weiter, da also neue Stichwort auch, wie heißt das, 3D-Drucker, also da noch einmal kulminiert, aber das jetzt nur nebenbei. Die Ausweitung ehedem privat erbrachter Fürsorge, Reproduktions- und Care-Tätigkeiten, die nun in den professionellen Bereich überführt wurden, ist dabei ökonomisch gesehen ein Bestandteil der Krise, als die Mehrwertmasse umverteilt werden müsste, um diese zu finanzieren, also diese Care-Tätigkeiten zu finanzieren. Es gibt diese Möglichkeiten vor dem Hintergrund des prozessierenden Widerspruchs und eines an die Grenzen gekommenen Kapitalismus, aber nicht mehr. Es entsteht somit auch ein Reproduktionsdefizit, wenn Frauen derartige Tätigkeiten nicht mehr erledigen können, weil sie doppelt belastet sind. Professionell erbrachte Pflege- und Fürsorgetätigkeiten kommen dabei ebenso an ihre qualitativen Grenzen, da sie sich gegen Effizienzgesichtspunkte weitgehend sperren. Dabei können Frauen heute auch nicht mehr auf den Reproduktionsbereich festgelegt werden, auch wenn sie tatsächlich oft im Care-Bereich oder ähnlichen Dienstleistungsbereichen landen. Frauen sollen heute im Prinzip je Arbeit jedweder Art annehmen, auch eine bislang männlich konnotierte, obwohl sie dabei faktisch noch immer für den Care-Bereich auch in der Privatsphäre zuständig sind. Die Abspaltung ist somit keineswegs verschwunden, was sich zum Beispiel auch in geringeren Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen zeigt. Wenn die abstrakte Arbeit obsolet wird, kommt es andererseits jedoch auch zu Hausfrauisierungstendenzen, ein Begriff von Claudia von Werlhoff, zu Hausfrauisierungstendenzen bei Männern. Es kommt so zu einer Verwilderung des Patriarchats, wenn die Institutionen Familie und Erwerbsarbeit bei zunehmenden Krisen und Verelendungstendenzen erodieren, ohne dass grundsätzliche patriarchale Strukturen und Hierarchien verschwunden wären. Heute sind Frauen zur Berufstätigkeit bestimmt, schon des schieren Überlebens willen. Frauen sind es dabei auch in den Slums der sogenannten Dritten Welt, die Selbsthilfegruppen initiieren und zu Krisenverwalterinnen werden. Gleichzeitig sollen sie jedoch auch hierzulande in den Kommandohöhen von Wirtschaft und Politik Trümmerfrau-Funktionen vertreten, notfalls per Quote, wenn der Karren in der fundamentalen Krise im Dreck steckt. Die Wertabspaltung als historisch-dynamisches Basisprinzip, verbunden mit der auf ihr basierenden Produktivkraftentwicklung, untergräbt so ihr eigenes Fundament, die Reproduktionstätigkeiten in der Privatsphäre. Zentral ist dabei, um es noch einmal zu sagen, dass die Veränderungen im Geschlechterverhältnis aus den Mechanismen und Strukturen der Wertabspaltung in ihrer historisch-prozessuellen Dynamik selbst verstanden werden müssen und nicht allein vom Wert aus verstanden werden können. Also ich setze mich jetzt mit 4 feministischen Konzepten zu Care auseinander und beginne jetzt mit... Können wir ganz kurz, bevor wir in diesen nächsten Abschnitt eingehen, vielleicht nochmal, weil wir ganz viele auch nicht geeignete WissenschaftlerInnen dabei haben und ich angeregt wurde, irgendwie darauf auch zu achten, können wir das versuchen, ganz kurz so Wertabspaltungstheorien ganz bisschen einfacher... Na, das kann man aber, also irgendwie bin ich jetzt ehrlich gesagt irgendwie so ein bisschen dagegen, jetzt das noch einmal, weil dann verlaufen wir uns so in der Diskussion, weil es tatsächlich irgendwie schon sehr heruntergebrochen jetzt ist. Und ich würde sagen, ich halte jetzt einfach das Referat und dann klären wir das noch einmal. Das wäre mir lieber, weil ansonsten zerfasert das. Also habe ich die Angst, dass das zerfasert. Ja. Also, Kehrseiten der Regulationstheorie. Also vor dem Hintergrund, wie ich das jetzt eben gesagt habe, heruntergebrochen, die Wertabspaltungskritik jetzt hier also da zu entfalten versucht habe, komme ich jetzt eben zu Kehrseiten in der Regulationstheorie. Und da gibt es halt einen Ansatz, da gibt es mehrere Ansätze, also viel Aufmerksamkeit in der heutigen Care-Debatte hat zwar Gabriele Winker mit ihrem Konzept der Care-Revolution erhalten, nachdem dieses Konzept allerdings marxologisch, eklektizistisch verfährt, aber im Prinzip auf dasselbe hinauskommt, wende ich mich hier theoretisch mehr ausgewiesenen und bestimmten regulationstheoretischen Zugängen, Überlegungen im Feminismus zu. Und also da muss man sagen, die Gabriele Winker versteht sich, glaube ich, gar nicht explizit als Regulationstheoretikerin. Aber wie gesagt, letztendlich kommt es dabei heraus. Ich wende mich da jetzt aber, also weil das eben theoretisch ausgewiesener ist, Silke Korus zu, also die das eben feministisch, dieses regulationstheoretische Konzept für Care im Feminismus wenden will. Laut Silke Korus bieten regulationstheoretische Zugänge auch Raum für nicht wahnförmig verfasste Bereiche, die historisch spezifisch zueinander in Beziehung zu setzen sind. Dabei kommt es zu Kämpfen zwischen verschiedenen politischen Gruppen um die richtige Arbeits-, Lebens- und Reproduktionsweise. Ein entscheidender regulationstheoretischer Begriff ist dabei der des Akkumulationsregimes. Was versteht man nun darunter? Zitat: Der Begriff des Akkumulationsregimes beschreibt die historisch regional verbundenen Modi und Methoden von Mehrwertgewinnung und Kapitalakkumulation. Der Begriff beschreibt die Art und Weise, wie Arbeitskraft im Produktionsprozess angewandt wird, die Verteilungsrelationen des gesellschaftlichen Wertes und die Formen des gesellschaftlichen Endverbrauchs und Konsums. Letzteres ist wesentlich bestimmt durch die Lebensweise der Lohnabhängigen und den Anteil an wahnförmigem Konsum in den Einzelhaushalten. Zitat Ende. Regulationstheoretiker interessieren sich vor allem für den Übergang von einem Produktionsmodus zu einem anderen. Es geht also um die Ablösung eines Akkumulationsregimes durch ein neues. Konkret stand bei ihnen der Übergang vom Fordismus zum Postfordismus im Fokus. Korus kritisiert nun an regulationstheoretischen Ansätzen, dass bei ihnen die Reproduktion nur unter dem Gesichtspunkt des Konsums berücksichtigt wird. Reproduktionstätigkeiten umfassten jedoch nicht nur massenhaften Warenkonsum, sondern auch Reproduktionstätigkeiten, die vor allem als unbezahlte Hausarbeit verrichtet würden und nicht zuletzt auch einen Sorge- und Care-Aspekt aufwiesen. Im Gegensatz zum Fordismus mit seinem Hausfrauenernährermodell sind Frauen im Postfordismus vermehrt in den Erwerbsbereich integriert worden. Sie sind nicht mehr allein für die Familie zuständig. Der Fordismus zeichnet sich dabei durch ein Akkumulationsregime im Sinne der Mehrwertproduktion aus, das über die industrielle Massenproduktion vermittelt war. Dagegen veränderte sich im Spätfordismus die Reproduktions- und die Produktionsweise auch durch den Einzug der Frauen in die Erwerbsarbeit, in dessen Zuge ein starkes Wachstum im personenbezogenen, öffentlichen und privaten Dienstleistungssektor einsetzte. Dabei stellt Korus ebenso fest, dass Care-Dienstleistungen in vielen westlichen Ländern zunehmend durch sozialstaatliche Cash-Transfers an Personen in abhängigen Lebenslagen privatwirtschaftlich stattfinden. Richtig konstatiert sie dabei, dass hier Chancen der Mehrwertproduktion gering seien. Mit Marx gesprochen, Care-Dienstleistungen sind Fondsfrais, das heißt also tote Kosten. Also da gibt es gesamtgesellschaftlich keinen, auf der Oberfläche betrachtet, keine Möglichkeit irgendwie der Gewinn- und Mehrwertrealisation, auch wenn es irgendwie meinetwegen private Dienste gibt, die dann natürlich irgendwie als private Pflegedienste zwar Gewinn einheimsen, es aber so ist, dass der faktisch durch Umverteilung über den Staat und Sozialstaat dann sozusagen indirekt wieder gesponsert wird, eben durch sozialstaatliche Leistungen. Also, mit Marx gesprochen, Care-Dienstleistungen sind fondfrei. Care-Dienstleistungen sind abgesehen davon, dass sich Reproduktionstätigkeiten nicht unter Effizienzgesichtspunkten erledigen lassen, auch ein gewaltiges ökonomisches Problem. In regulationstheoretischen Modellen ist immer schon vorausgesetzt, dass sozusagen in einem Ineinandergreifen von Gramsci und Althusser Mann bzw. Frau sich in politischen Kräfteverhältnissen verorten muss, um zu immanenten Lösungen zu gelangen. Zitat, Chorus: Care-Arbeiten sind egal in welcher Organisationsform wichtige Voraussetzungen für Tausch und Produktion. Sie sind gesellschaftlich und ökonomisch zentrale Tätigkeiten, deren Qualität und Verfügbarkeit in Bedarfslagen einen wichtigen Einfluss auf die individuelle Lebensqualität und unter Umständen das Überleben haben. Dass die Prekarisierung der menschlichen Care-Sicherheit durch die Kommerzialisierung von Care-Bedürfnissen und Care-Arbeit alle Menschen jenseits des Geschlechts betrifft, könnte auch eine für breitere Allianzen, Bündnisse und soziale Bewegungen auf den Weg hin zu einer solchen Gesellschaft sein, in der Sorge, Betreuung und Pflege von anderen mehr wertgeschätzt werden. In einer solchen Gesellschaft müsste das Recht auf Sorge, Betreuung und Pflege in Bedarfslagen mit einem universellen Recht darauf verbunden werden, diese Arbeit tun zu können, aber nicht unter allen Umständen tun zu müssen, und zwar unabhängig von Einkommen, Geschlecht, Nationalität, Herkunft, Begehren und Staatsbürgerinnenstatus. Zitat Ende. Ein Verfall des kapitalistischen Patriarchats wird bei Chorus jedoch ausgeblendet. Dabei sitzt der Sozialstaat selbst auf dem absteigenden Ast, der diese Tätigkeiten nach wie vor zu sponsern hätte. Das Entscheidende ist also nicht nur in regulationstheoretisch-feministischen Überlegungen, dass nicht mit einer inneren Schranke des Kapitalismus gerechnet wird und diese innere Schranke strukturell und historisch mit einer Abspaltung des Weiblichen im Hinblick auf Produktivkraftentwicklung, abstrakte Arbeit und relativen Mehrwert und in diesem Zusammenhang auch der sukzessiven Herausbildung der Dienstleistungsgesellschaft und des Finanzmarktkapitalismus in Beziehung zu setzen ist, sondern dass partout politische und immanente Lösungsansätze gesucht werden, die in einer Hypostasierung von Care letztlich ihre Grundlage haben. Im Grunde im Übergang des Spätfordismus, ja, zu welchem neuen Akkumulationsregime eigentlich? Es bleibt also bei Chorus ungelöst, dieses Problem. In diesem Kontext soll nun dem Geschlechterverhältnis nur als solches Raum in regulationstheoretischen Konzepten gegeben werden. Im Grunde genommen soll es bloß regulationstheoretisch eingemeindet werden und gewissermaßen in Nischenform prägenden Charakter haben, ohne das regulationstheoretische Konzept selbst qualitativ zu verändern. So fragt Chorus zwar nicht nur nach den Auswirkungen ökonomischer Prozesse auf die Geschlechterverhältnisse und den Reproduktionsbereich, vielmehr untersucht sie auch, inwiefern historisch spezifische Geschlechterverhältnisse auf gesellschaftliche Organisationsformen von Ökonomie und auf ökonomische Entwicklungstendenzen Einfluss haben. Damit wird der Charakter der Wertabspaltung aber, meines Erachtens, als solcher in ihrer dialektischen Verfasstheit verfehlt, die nicht in gegenseitigen Wechselwirkungen aufgeht. Als solche kann die Wertabspaltung als Basiszusammenhang im Sinne einer Metalogik bei Chorus nicht gedacht werden. Ich komme jetzt zum anderen Aufsatz von, da komme ich jetzt drauf. Da geht es um Mehrwert und menschliches Maß. Chorus schließt ihren Aufsatz mit den Worten, Zitat, eine solche Veränderung, gemäß ihrer regulationstheoretischen Schlussfolgerungen in der Kehrdimension, ist ohne tiefgreifenden Wandel im hegemonialen Verständnis dessen, was als ökonomisch und gesellschaftlich relevant und wichtig verstanden wird, nicht zu haben. Zitat Ende. Somit spielt bei Chorus die Bewertung von Care-Arbeit eine zentrale Rolle. Sabine Plonz stellt nun die Ethikdimension in der feministischen Care-Dimension ins Zentrum. Zitat. Zitat, ein Grund für die Prominenz des Care-Begriffs ist sowohl die ethische Relevanz des Themas, die aber kaum einmal explizit gemacht wird. Jedoch haben nicht nur zwischenmenschlich argumentierende Theorieansätze, sondern auch sozialökonomische eine ethische Dimension. Zitat Ende. Damit geht es ihr auch um Probleme von unter anderem Versorgungsfragen, der Geschlechterperspektive und Bürgerrechte in einem Theoriezusammenhang. Die protestantische Theologin will also darauf hinaus. Faktisch geht es um die Orientierung am menschlichen Maß im Kontext ökonomischer Maßlosigkeit und vielstimmige Einsprüche gegen die zerstörerische Gefährdung von Arbeit und Leben. Mit der fundamentalen Ausrichtung am menschlichen Maß und der pragmatisch ausgerichteten Forderung eines fürsorglichen Ethos im Kontext des zeitgenössischen Kapitalismus öffnet sich der Blick für ein Verständnis menschlichen Tätigseins, das ökonomische und politische Verhältnisse kritisiert, aber ökonomistisches Denken hinter sich lässt. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund sucht sie nun realpolitische Perspektiven und Visionen. Plonz ist dabei sowohl eine neu formulierte Arbeitsontologie, die ihre Kritik beinhalten soll, als auch diese hinterfragende Sicht einer Hannah Arendt in Vita Activa gleichermaßen recht. Hauptsache tun, Hauptsache Arbeit. Vergessen wird hier, dass das Auseinandertreten von Politik, Ökonomie und Care selbst schon konstituierendes Moment des Wertabspaltungszusammenhangs ist und in diesem Zusammenhang, dass es auch so etwas wie einen fetischistischen Gesamtzusammenhang gibt, der, obwohl von ihnen geschaffen, sich hinter dem Rücken der Menschen abspielt. In diesem Sinne werden Subjekte im praxisphilosophischen Kontext von Plonz einfach naiv gesetzt, als wäre Subjektsein und seine Konstituierung im Kontext eines kapitalistischen Patriarchats nicht schon immer in androzentrischer Weise miteinander verknüpft. Dies kommt wohl auch daher, dass sie in der Tradition der Aufklärung Bürgerrechte zur Grundlage macht, ohne diese zu hinterfragen. Dabei ist es ganz offensichtlich, dass feministische Care-Theoretikerinnen primär ethisch argumentieren, selbst wenn sie dies nicht ausweisen. Ja, man hat geradezu den Eindruck, als komme erst die Ethik bzw. Fürsorgeethik und dann die Analyse. Diese Ansätze tun vor allen Dingen eins. Sie ergehen sich in Beschwörungen. Dabei war gerade eine Beweihräucherung der Mutterschaft traditionell schon immer hochgradig moralisch besetzt. Statt einer durchgängigen Ethisierung des Sozialen sozusagen und des Ökonomischen ginge es jedoch darum, Kehrperspektiven in den makrologischen Zusammenhang der Wertabspaltung als historisch-prozessualen Zusammenhang zu stellen. Objektive Strukturen finden bei Plonz hingegen eigentlich bloß Beachtung, wenn es um die subjektiv-kulturelle Dimension gesellschaftlicher Kräfte, Verhältnisse im Sinne von Kräften und Gegenkräften geht, wenn auch in anderer Weise als bei Chorus. Dann komme ich jetzt zum dritten Ansatz, jenseits des Arbeitsparadigmas. Im Gegensatz zu vielen anderen Feministinnen stellt Irene Dölling das Arbeitsparadigma prinzipiell in Frage. Es geht ihr um die Überwindung des Erwerbsarbeitsparadigmas und um die Notwendigkeit der Auflösung der Arbeiteridentität. Dementsprechend geht sie von der historischen Herausbildung von Arbeit im heutigen Sinne aus, entgegen ontologischen Auffassungen von Arbeit. Dabei lieferte zunächst die protestantische Ethik die normative Grundlage der Arbeitsethik, wobei diese Ethik sich nach wie vor nach und nach von ihrem religiösen Hintergrund ablöste und in säkularer Form weiter existierte. Dies gilt bis heute, so Dölling, selbst wenn ein unternehmerisches Selbst heute nicht entfremdete Arbeit für sich selbst in Anspruch nimmt und Kreativität, Selbstbestimmung und Ähnliches dabei hoch im Kurs stehen. Das Arbeitsparadigma, so Dölling, durchdringt alle Bereiche des gesellschaftlichen und individuellen Lebens. Und es sind eben nicht einfach oder nur die Verhältnisse, sondern es sind auch und insbesondere seine Inkorporierung und seine alltägliche Anwendung in der praktischen Lebensführung, die seine Beständigkeit und Herrschaft sichern. So entscheidet es sich über das Arbeitsparadigma auch, wie Arbeiten bewertet werden und die Hierarchien von Arbeiten untereinander. Es ist, also das Arbeitsparadigma, laut Dölling die Basis der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung sowie der heterosexuellen Norm. Es ist so auch für die Minderbewertung der reproduktiven Arbeiten verantwortlich. Ebenso entscheidet sich darüber, wer ein wertvoller Mensch oder ein Sozialschmarotzer ist. Nicht reflektiert wird bei Dölling, dass die Abspaltung das dialektische Gegenstück von abstrakter Arbeit und Mehrwertproduktion ist. Sie kann nicht einfach aus der Arbeit abgeleitet werden. Hieraus ergeben sich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die heterosexuelle Norm sowie eine Konkurrenz- und Leistungsorientierung, die Schwächere benachteiligt bzw. ausschließt, die in der Wertabspaltungsvergesellschaftung nicht mithalten können. In der heutigen Debatte macht Dölling zwei Positionen aus. Eine Position zeichnet sich durch ein Fortschreiten der Dominanz des Ökonomischen, also dadurch aus, dass es primär Veränderungen in der Erwerbsarbeit sind, in denen transformatorische Potenziale gesehen werden, die dann auch Auswirkungen auf die Lebensführung haben. Zum anderen wird für eine Begrenzung des Arbeitsbegriffs plädiert, für einen Kampf um eine neue, nicht bestimmte ökonomische Arbeit und entsprechende Fähigkeiten. Letztlich kommt Dölling so einfach auf ehrenamtliche Tätigkeiten, Commons-Ideologie und Ähnliches als Lösungsmöglichkeiten der Krise zu sprechen. Insofern soll der eigentliche Anspruch des Feminismus von außen wieder hereingenommen werden. Leben versus Arbeit alias entfremdete Vergesellschaftung. Und insofern soll auf Nichtarbeit der Blick geworfen werden. Also auf Tätigkeiten, die bisher noch nicht oder weniger stark wie in der Erwerbssphäre der ökonomischen Logik unterworfen sind und in denen Menschen wieder mehr Souveränität über das eigene Leben und die Bestimmung ihrer Lebensbedingungen entwickeln können, die an ihren kollektiven Interessen und an ihren eigenen Bedürfnissen also orientiert sind. Dabei kalkuliert Dölling durchaus eine Zerfallsmöglichkeit des Kapitalismus ein. Zitat: Alle Symptome verweisen in ihrer Gesamtkonstellation darauf, dass bisherige Vergesellschaftungs-, Integrations- und Kontrollmodi, die für die organisierte wohlfahrtsstaatliche Moderne kennzeichnend waren, tendenziell veralten und dysfunktional werden. Vieles deutet darauf hin, dass die kapitalistische Moderne aktuell vor einer ähnlich grundlegenden Veränderung der Regulationsweisen steht, wie sie Polanyi in The Great Transformation für die Herausbildung der kapitalistischen Wirtschaftsweise beschrieben hat. Offen ist allerdings, ob die zu findenden Lösungen für die aktuellen Widersprüche zu den neuen veränderten Regulationsweisen führen, die im Rahmen des Kapitalismus bleiben, oder ob diese neue Phase der gesellschaftlichen Entwicklung zugleich eine Phase ist, in der sich der Beginn des Übergangs zu einer anderen Gesellschaft, also zur Transformation über den Kapitalismus überhaupt abzeichnet. Zitat Ende. Die gesamten Ausführungen von Dölling kämen im Grunde auch ganz gut ohne Feminismus aus, ohne an Substanz zu verlieren. Bei ihr wird Care zwar nicht von vornherein ökonomisiert, wie in manch anderen feministischen Ansätzen, dafür aber Nichtarbeit von vornherein als transzendierendes Moment geschlechtsneutral veranschlagt. Dies gilt bei ihr für den Arbeitsmarkt insgesamt. Dölling ist so weit davon entfernt, relativen Mehrwert, prozessierenden Widerspruch und Produktivkraftentwicklung für den von ihr diagnostizierten Verfall des Kapitalismus in Anschlag zu bringen und dies mit verschiedenen Ebenen einer Abspaltung des Weiblichen zu verbinden, geschweige denn die Wertabspaltung in einer Makrodimension als gesellschaftlichen Formzusammenhang zu thematisieren. Dabei könnte sich der Rekurs auf Nichtarbeit gerade vor dem Hintergrund gewissermaßen nicht essentialistischer Annahmen für Frauen als verhängnisvoll erweisen, indem nämlich deren Reproduktionstätigkeiten in der Veradelung als ethisch hochstehend, siehe Plons, meine Ausführungen zu Plons, in den Dienst der Krisenverwaltung gestellt werden und sie sich gleichzeitig mit Gotteslohn zufrieden geben müssen. Dies kann bei Dölling dann aber nicht mehr in der realen Vergeschlechtlichung thematisiert werden. Obwohl sie den Zusammenhang zwischen der Erosion unter anderem von Institutionen von Familie und Erwerbstätigkeit erkennt, kommt sie genauso wenig wie Plons und Chorus zur Zeitdiagnose einer Verwilderung des Patriarchats mit den entsprechenden Konsequenzen für die realen Lebensverhältnisse im Kontext der Wertabspaltungsvergesellschaftung heute. Ich komme jetzt also zum vierten Ansatz, den es so im Feminismus gibt, Also ich muss natürlich überhaupt sagen, das sind jetzt halt 4 Ansätze, die ich jetzt hier verhandle. Es gibt da noch viel mehr, aber ich kann ja jetzt da nicht die ganze Debatte aufarbeiten, also das geht nicht. Also, es geht um das Konzept The Great Transformation, von dem haben wir ja oben schon gehört. Also das ist ein Buch, das der Polanyi geschrieben hat, schon in den 40er Jahren, glaube ich. Und um den Ausstieg aus dem Kapitalismus heute. Und zwar ist es dieses Konzept von Ingrid Kurz-Scherf. Der Ausgangspunkt von ihr in dem Aufsatz The Great Transformation, Ausstieg aus dem Kapitalismus, ist wie bei Dölling explizit die Diagnose eines Verfalls des Kapitalismus. Sie fragt sich, ob die Fokussierung feministischer Kritik auf den Kapitalismus nicht einer phantasmatischen Fortwirkung der Vergangenheit aufsitzt, statt sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Ihrer Meinung nach müsste sich feministische Kritik daher vielmehr den im Verfall der kapitalistischen Wirtschaftsweise aufscheinenden Alternativen zuwenden. Sie kritisiert, dass im linken und feministischen Diskurs häufig bloß die ökologischen Schranken verhandelt werden, aber eben nicht die ökonomischen. Sie bringt dabei durchaus den Begriff innere Schranken ins Spiel. Zitat: Die Problemkonstellationen einer kapitalistischen Wirtschaftsweise liegen in den inneren Konstruktionsprinzipien, die ihr zunächst zu einer ungeheuren Dynamik verhelfen, der sie dann aber innere Schranken setzen. Ihre grundsätzlichen Überlegungen sind dabei folgende. Die politische Ökonomie moderner Gesellschaften basiert unabhängig von ihrer stofflich-inhaltlichen Gestalt auf einem starken Moment der Virtualität, das sich auch in ihren produktiven Sektoren, etwa in der Dominanz des Tauschwerts gegenüber dem Gebrauchs- bzw. Brauchwert, in der ebenfalls indirekten Vermittlung von Preis und Wert und in dem Status von Geld als dem letztlich einzigen Wertmaßstab einer kapitalistischen Ökonomie manifestiert. Die kapitalistische Wirtschaftsweise ist nicht in erster Linie auf die Befriedigung von Bedürfnissen ausgerichtet, sondern auf deren Instrumentalisierung für ihren eigentlichen Zweck, die Verwertung. Akkumulation und private Aneignung von Kapital, individuelle Bedürfnisse und gesellschaftliche Bedarfe interessieren die kapitalistische Ökonomie nur in Form kaufkräftiger Nachfrage. Dies macht die Ökonomie, die kapitalistische Ökonomie, systemimmanent krisenanfällig. Allerdings basiert dieser Widerspruch auf einem anderen, nämlich dem zwischen marktwirtschaftlich regulierten Verwertungs- und einer privaten Versorgungsökonomie. Dabei, also dieses Zitat Ende, dabei werden sowohl die konkreten Bedürfnisse zur Reproduktion als auch die von die um sich rankenden Reproduktionstätigkeiten, vor allem von Frauen verrichtet, abgespalten. Sie sind Nebensache, also sagt auch die Kurz-Scherf, dass die abgespalten werden. Sie sind Nebensache und werden aus der Sicht traditioneller Marxismen als über die abstrakte Arbeit geleistet betrachtet. Dabei soll nach Kurz-Scherf über Rationalisierung und Technik wiederum eine Produktionssteigerung erreicht werden, die auf die Grenzen des Wachstums stößt. Für Kurz-Scherf ist nicht davon auszugehen, also Zitat jetzt, dass die wirkliche Ökonomie in Anführungsstrichen den Tsunami des Bankrotts, der Spekulationsökonomie und dessen Konsequenzen in den Haushalten in einigen Mitgliedstaaten der EU überstehen muss, um sich dann wieder gestützt auf den weiteren Fortgang der technologischen Entwicklung und auf ein ständiges Wirtschaftswachstum in den bewährten Bahnen auf den Weg zur Vollbeschäftigung und zur Gleichberechtigung zu machen. Dabei sieht Kurt Scherf auch Grenzen der Technik. Diese erzeuge Arbeitslosigkeit, die wiederum die Massenkaufkraft verringert. Schließlich stellt Kurt Scherf auch Grenzen fest, was die professionelle Erledigung von Tätigkeiten in der Kultur-, Wissens-, Gesundheits- und Care-Industrie betrifft. Care-Arbeiten, die traditionell von Frauen verrichtet werden, können eben nicht Rationalisierungskriterien unterworfen werden, da sie eine andere Logik besitzen als Tätigkeiten im Erwerbsbereich. Einen wichtigen Grund für die hier skizzierte Entwicklung sieht Kurt Scherf unter anderem in männlichen Größenfantasien. Kurt Scherf sieht es nun vor allem als notwendig an, sich ob der apokalyptischen Risiken, möglichen praktischen Alternativen der Organisation zuzuwenden, ohne jedoch auf das Konzept staatlicher Eingriffe oder kleinteiliger Konzepte wie etwa die der solidarischen Ökonomie hereinzufallen. Dabei sieht sie die Gefahr, dass die sogenannte Frauenfrage wieder einmal zum Nebenwiderspruch verkommt. Sie möchte, dass sich auch innerhalb des akademischen Feminismus wieder ein vernachlässigter feministischer Eigensinn geltend macht, mit dem Ziel, gute Arbeit und gutes Leben für alle. In diesem Sinne plädiert sie aus feministischer Warte dafür, dass Kapitalismuskritik erweitert und vertieft, aber gleichzeitig auch relativiert werden muss. In diesem Zusammenhang kritisiert sie auch androzentrische Perspektiven, die die Reproduktion allein auf den Gesichtspunkt der Herstellung von Arbeitskraft reduzieren. Bei Kurt Scherf fällt zunächst auf, dass sie zwar auf feministischen Eigensinn pocht, sie aber das kapitalistisch-patriarchale Geschlechterverhältnis nicht wie die Wertabspaltungskritik in den großtheoretischen Rang auf einer Metaebene hebt, also Makroebene auch hebt. Kapitalismuskritik soll bei ihr eben nur erweitert und vertieft und eben dann durch den Feminismus relativiert werden. Eine zentrale Begrifflichkeit, die auf das kapitalistisch-patriarchale Ganze zielt, fehlt. Stattdessen stehen bei ihr im Feminismus praktische Handlungsmöglichkeiten im Vordergrund. Im Gegensatz dazu begreift eine dialektisch vermittelte Kritik die Wertabspaltung als Kern des kapitalistisch-patriarchalen Ganzen, und zwar in ihrer historisch-dynamischen Realentfaltung, in dessen Verfall heute seine inneren Schranken beschlossen liegen, gewissermaßen als prozessierender Widerspruch anderer und neuer Art. Dieser Widerspruch kommt bei Kurt Scherf zwar irgendwie vor, in ihrer doch nebulosen, in der Formulierung, kommt sie jedoch nicht auf den Punkt einer widersprüchlichen Verfasstheit im Sinn der Wertabspaltung als nicht nur ökonomisch bestimmten Gesamtzusammenhang. Stattdessen macht sie sogar eine Versorgungsökonomie neben der eigentlichen Ökonomieebene geltend. Dabei lässt sich das gesellschaftliche Ganze eben nicht in einen kapitalistischen und patriarchalen Teil auseinanderdividieren, wie es bei Kurt Scherf anklingt. Man könnte vielleicht sagen, das ist jetzt etwas polemisch, man könnte vielleicht sagen, Kurt Scherf weiß, dass die Glocken läuten, aber sie weiß nicht, wo sie hängen. Folglich kommt auch Kurt Scherf nicht zur Diagnose einer Verwilderung des Patriarchats, auch wenn sie von einem Verfall des Kapitalismus und mehr oder minder implizit seiner Institutionen ausgeht. Die Abspaltung ist dabei zwar durchaus in Politik eingelagert, wie Kurt Scherf sagt. Jedoch ist dabei die makrotheoretische Tragweite des Problems längst nicht erfasst. Aus der Perspektive einer radikalen Wertabspaltungskritik ginge es jedoch auch nicht einfach um eine innere Organisation der modernen Ökonomien, also um eine Wiedereinbettung der Ökonomie, wie bei Kurt Scherf im Rückgriff auf Polanyi, sondern um eine andere, völlig andere Gesellschaft. Eine systemimmanente Ausrichtung zeigt sich bei ihr auch im unreflektierten Festhalten an Werten wie Demokratie, Gerechtigkeit und Ähnlichem, als hätten nicht zuletzt feministische, aber auch solche feministische Ansätze und Untersuchungen, aber auch solche im postkolonialen Kontext den inneren Zusammenhang zwischen Misogynie, Rassismus und den Werten der Aufklärung nicht schon genügend dargetan. Also zusammenfassend ist halt zu konstatieren, dass die Wertabspaltung als Grundzusammenhang den in sich gebrochenen Basiszusammenhang des kapitalistischen Patriarchats darstellt, wobei die Minderbewertung von konkreten Kehrtätigkeiten, vor allem von Frauen verrichtet, konkretistisch missverstanden, bloß ein vermeintliches sekundäres Moment darstellt. Diese Minderbewertung geschieht schon immer im Hinblick auf ein androzentrisch-kapitalistisches Kapitalismusverständnis. Dagegen müsste die Wertabspaltungskritik als Ganze auf sich pochen, die nicht nur Kehrdefizite und eine Verwilderung des Patriarchats kritisiert, sondern das gesellschaftliche Ganze, also insgesamt bestimmt, nicht nur das Geschlechterverhältnis, sondern auch das Verhältnis sowohl von ökonomischen Disparitäten, von Mensch-Natur, Rassismus, Antisemitismus und auch Antiziganismus. Dabei belasse ich es jetzt erstmal.